Oraindik ere, lanean ari dira zerrategian, zerraren intziri borobil eta iraunkorra, ozendu egiten da ibai bazterreko isiltasunean. Ara hor, kaoba enbor sendoak esperoan, zerraren alboan zerrakina pilatzen den artean, eta bestaldean, kolore odoltzuko oholak zurezko dorreak eraikiz antolatuak. Im Sägewerk wird noch gearbeitet. Das raue, anhaltende Kreischen der Motorsäge hallt in der Stille am Flussufer nach. Vor mir mächtige Kaoba-Stämme, die sich auf der einen Seite der Maschine zu Sägemehlbergen aufhäufen, auf der anderen in blutrote Türme aus gestapelten Brettern verwandeln. Ich verteue den Kahn so gut es geht und erreiche nass bis auf die Knochen Goyos Haus. Dort treffe ich auf den Freund, der regungslos aus dem Fenster starrt, als wäre er ein Leguan. Na, hast du ein trockenes Plätzchen für die Briefträgerin? Weil Goyo mir nicht antwortet und die Tür offen steht, gehe ich unter dem Fenster vorbei ins Haus, triefend vor Nässe. Auch als ich eintrete, schenkt Goyo mir keine Beachtung. Durch die blau-schwarze Dunkelheit im Raum und gegen den Lichtschein des Fensters kann man Goyos Rotschopf und sein blasses Gesicht erahnen. »Kennst du mich nicht mehr?«, frage ich ihn. Er antwortet nicht. Wie ein Eisblock wirkt er, während er den tropischen Regen betrachtet. Der Roman Laguni Sostua, der gefrorene Mann, erzählt die Geschichte eines Krankenpflegers, eines baskischen Flüchtlings, der in einem Dorf an der Karibikküste Nicaraguas einfriert. Nicht im wörtlichen Sinne. Er verliert Sprache und Erinnerung. Stumm sitzt er am Fenster seiner Hütte und stiert in den Regen hinaus. Maribel, eine Freundin, eilt herbei, um dem Kranken zu helfen. Sie hofft, dass eine Begegnung mit der Vergangenheit seine Amnesie besiegen helfen könnte. Gemeinsam mit dem Kranken bricht sie auf, um einen ehemaligen Schulfreund zu besuchen, der mittlerweile in Ecuador lebt. Doch Maribel und ihr kranker Freund erreichen das Reiseziel nicht. Auf der Fahrt werden sie in Kolumbien vorübergehend verhaftet und müssen sich erneut verstecken. Der Schriftsteller José Basernandia erhielt 2001 für diese Geschichte den Preis der spanischen Literaturkritik. Er erzählt darin das Schicksal von jenen mehr als 1000 Basken, die zum Teil schon vor 30 Jahren untergetaucht sind und bis heute als Terroristen gesucht werden. Der gefrorene Mann gehört zu den meistgelesenen baskischsprachigen Romanen. Sein Autor ist in seiner Heimatregion, die gerade einmal 3 Millionen Einwohner zählt, so etwas wie eine Legende. Fünf Uhr morgens, knapp über 0 Grad. Etwa 40 Personen stehen fröstelnd am Rand einer mehrspurigen Ausfallstraße. In Deutschland vergisst man manchmal, welche Bedeutung Sprache besitzt. In der Hauptstadt der Region Navarra, die offiziell nicht zum Baskenland gehört, ist man sich nicht einmal über den Städtenamen einig. Bei den einen heißt die Stadt ausschließlich Pamplona, bei den anderen Ironia. An diesem Morgen werden 10.000 auf der Straße sein. Die Korrika, ein Staffellauf zur Unterstützung der baskischen Sprache, endet in der Stadt. 10 Tage und Nächte ist die Korrika unterwegs gewesen, 2.500 Kilometer weit. Im Morgengrauen warten wir auf das Eintreffen der Läufer. Als der Konvoi ankommt und die ersten Vororte Ironias durchquert, kann ich ein Stück im Lieferwagen des Organisationsteams mitfahren. Der Lauf wird vom Netzwerk der Baskisch-Sprachschulen AEK organisiert. Ekonomikoki, bueno, ekartzen du diru apur bat, baina nik uste gehiago dela behi da, gehiago izan da beti mobilizazio aldetik ikuste, ikusita. Lenguan bihurtu zen oso jai erraldoia, arrakastan diokizuen, eta gero... Die Korrika, so erzählt man mir, finde alle 2 Jahre statt. AEK, die Organisation der Sprachschulen, verkaufe die Marathonkilometer an Vereine, Gewerkschaften und Freundeskreise. Auf diese Weise könnten sie neue Schulräume finanzieren. Oder Unterrichtsklassen mit weniger Schülern subventionieren. Vor allem jedoch diene der Lauf der Mobilisierung. Es gibt wenig Anreize, Baskisch zu lernen. Die Sprache ist kompliziert und nützt einem im neuen Europa nichts. Fast alle, die sich in eine AEK-Klasse einschreiben, machen es aus politischer Überzeugung. Oder wegen solcher Feste wie diesem. 10 Tage wird gelaufen und gefeiert. Baino, gero hemen adibidez, ba, ba oso gustora, ez? Hemen ikusten duzunean, gaueko iruretan, herriberan, eta ikusten duzu jendea, eta jendea, eta euria, eta... Wenn du im Wagen sitzt und das siehst, bist du echt glücklich. Wenn du im Süden von Navarra unterwegs bist, wo kaum Baskisch gesprochen wird, und du siehst, wie euphorisch die Leute sind. Oder wenn du in den Bergen bist und trotz Regen und Hagel überall Leute mitlaufen. Das ist der Hammer. Da kommt man sich wie der Weihnachtsmann vor. Die Leute, nicht nur die Kinder, sehen einen mit großen Augen an, als wären wir Santa Claus höchstpersönlich. Udaberriko lentzeroa. Inola egiten duzu lo egiteko, jateko, pixe egiteko. Ich frage, wie sie das machen, wenn sie die ganze Zeit im Wagen mitfahren. Wann sie schlafen, essen, aufs Klo gehen. Hast du doch gerade gesehen. Man springt raus und hüpft ins Gebüsch. Wir sind 2 Teams und machen 12-Stunden-Schichten. Während wir arbeiten, stellt sich die andere Gruppe irgendwo hin und schläft ein paar Stunden. Wenn sie nachher mit dem PKW zurückkommen, nehmen wir unser Gepäck aus dem Lieferwagen, tauschen die Fahrzeuge und fahren zum Schlafplatz. Und wenn du mal auf die Toilette musst, dann muss der Lieferwagen eben ein Stück vorfahren und man rennt ins Gebüsch. Wenn du nicht schnell genug bist, erwischen dich die anderen. Das Baskische, angeblich mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt, wurde vom spanischen Zentralstaat fast ein Jahrhundert lang systematisch verdrängt. Während der Franco-Diktatur nahm die Politik der Zwangsassimilation extreme Formen an. Und so spielte das Euskera in den neuen Jugend- und Arbeiterbewegungen, die sich in den 1960er Jahren formierten, schnell eine zentrale Rolle. Die Sprache wurde neu entdeckt. Und es waren vor allem politische Aktivisten, die anfingen, das bäuerliche Baskisch für moderne Literatur zu verwenden. Heute ist alles anders. Heute ist das Baskische zumindest teilweise Amtssprache. Trotzdem ist es immer noch ein Politikum. Man erzählt mir vom Ermittlungsrichter Baltasar Garzón, der 2002 Hausdurchsuchungen gegen die Organisation AEK anordnete. Unsere Organisation war nie illegal. Aber Richter Garzón hat gegen uns ermittelt und unsere Konten sperren lassen. AEK hat zwar wenig Geld, spielt aber eine zentrale Rolle bei der Förderung des Euskera. Wir glauben, dass es nicht nur um unsere Organisation ging, sondern die baskische Sprache allgemein unter Druck gesetzt werden sollte. Wir hatten viele Monate keinen Zugriff auf unsere Gelder. Die Lehrer haben unentgeltlich weitergearbeitet. Am Ende ist kein Verfahren eröffnet worden. Unsere Konten waren in Ordnung. Aber die Arbeit wurde natürlich trotzdem weitgehend lahmgelegt. Ermittlungsrichter Baltasar Garzón ist weltberühmt, seit er versucht hat, lateinamerikanische Foltergeneräle wegen Menschenrechtsverletzungen in Spanien vor Gericht zu stellen. Wegen dieses Engagements wurde er sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Im Baskenland ist er vor allem deswegen bekannt, weil er Hunderte von Organisationen, Zeitungen und Radios wegen angeblicher Verbindungen zur ETA verbot. Während er gleichzeitig die Foltergeneräle der Franco-Diktatur unbehelligt ließ. Die Korrikas am Ziel. Nach der Abschlusskundgebung stehen wir in einer Altstadtgasse und trinken. Musikgruppen ziehen vorbei, spielende Kinder, vor den Kneipen bilden sich Menschentrauben. Oh, Aus einer Kneipe dringt Dub-Musik von Fermin Muguruza. Der Musiker, ein alter Weggefährte von Manu Chao, wird von spanischen Radiosendern wegen seiner politischen Haltung boykottiert. Der Text des Liedes ist von Joseba Sarunandia. Besterik ez da izan gatino kartera naraman Leioaren alboan ezerik alez galegoaz Ona zizto espetak dela tombe dela huin Arrakik aletako espektakuloa Begiratzen erortzen ari den gaupean Der nächste Tag war ein Sonntag. Als Goyo hinunterkam, war der Großvater schon bei den Kühen im Stall. Er übte, wie sie es im Dorf ausdrückten, sein Regiment über die Tiere aus. Ein dunkler Raum, der Geruch nach Kudung, muhende Kühe, glitschiger Boden. Goyo trat langsam ein und fand den Großvater auf einem Hocker sitzend, den Kopf an den Rumpf der Kuh gelehnt. Er molk mit einer Hand, presste die Zitzen am Euter mit fünf Fingern zusammen, während der Milchstrahl schäumend und mit einem metallenen Klingen in den Eimer schoss. Um 10 musste Goyo mit in die Messe gehen. Doch als sich die Erwachsenen um 5 Uhr nachmittags noch einmal auf den Weg machten, blieb er zu Hause. Die in der Küche hängenden Fliegenfänger waren übersät mit toten Insekten. Auch die Glühbirne war von einer dunklen Schicht Fliegendreck überzogen. Die Fliegen, die nicht ahnten, dass Sonntag war und keine Angst vor den Klebefallen hatten, zogen aufdringlich surrend ihre Bahnen, stießen miteinander zusammen, flogen wieder auseinander. Die eine in einer sinnlosen Spirale nach oben steigend, die andere immer wieder zum Ort des Zusammenstoßes zurückkehrend, sich schwindelig fliegend, als wäre sie magnetisiert. Es war kein Motiv für diese sinnlos exakten Bewegungen zu erkennen. Nicht zu verstehen, ob die Fliege, die sich auf Goyos Knie kurz ausruhte, Nahrung suchte oder spielte. Ob sie, als sie wieder in die Luft aufstieg, eine geheimnisvolle mathematische Operation durchführte oder einfach nur einer Bestimmung folgte. Joseba Sarunandia ist so etwas wie eine Legende. 1958, in den bleiernen Jahren der Diktatur, im ländlich-proletarischen Iorreta geboren, erlebte er als Jugendlicher, wie die verknöcherte spanische Gesellschaft in Bewegung geriet. Der Frankismus lag in seinen letzten Zügen und alle schienen sich miteinander zu verbinden. Politischer Widerstand, Streiks, sexuelle Emanzipation, Subkultur, französisches Kino, Literatur. Mitte der 70er Jahre verschrieb sich Sarunandia der baskischsprachigen Avantgarde, oder was man, wie er später sagte, dafür hielt. Er begann mit Freunden die Literaturzeitschrift Pot herauszugeben, Texte ins Baskische zu übersetzen, selbst zu schreiben. General Franco war mittlerweile tot und Spanien befand sich im Übergang zur parlamentarischen Monarchie. Doch Sarunandia, der die Demokratisierung wie viele seiner Altersgenossen für eine Farce hielt, schloss sich der ETA an, die für ein unabhängiges, republikanisches und sozialistisches Baskenland kämpfte. Einige Zeit später, im Alter von 22 Jahren, wurde er verhaftet und wegen mehrerer Banküberfälle zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Sein erstes Buch schrieb und veröffentlichte er im Gefängnis. Doch ausnahmsweise gibt es ein Happy End. 1985 wurde der Schriftsteller aus dem Gefängnis befreit. In einer Lautsprecherbox versteckt, wurde er nach einem Konzert aus der Haftanstalt Martutene herausgeschmuggelt. Der junge Theaterautor, der ihm bei der Flucht geholfen hatte, musste sein bürgerliches Leben aufgeben und selbst untertauchen. Miquel Albizu. Jahre später trat er der ETA bei und war bis zu seiner Festnahme 2004 ihr bekanntester Anführer. Sarnandia hingegen ist im Untergrund bei den Büchern geblieben. Ziur zure ama dela, ziur zure ama dela. Heute ist nichts mehr wie damals. Das Baskenland vor lauter Modernisierung nicht wiederzuerkennen. Zum Beispiel Barakaldo. Hier, am linken Ufer des Nervión, lag früher eines der wichtigsten Industriezentren Europas. Heute qualmen hier längst keine Schornsteine mehr. Die Stahlfabriken und Werften sind von Konferenzzentren abgelöst worden. Und doch ist es anders als überall sonst in Europa. Im neu errichteten Barakaldo Exposition Center findet der jährliche Wettbewerb im Reimgesang statt. 8 Teilnehmer stehen in der Endrunde, alle zwischen 20 und 35 Jahre alt. Die Halle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Fast 15.000 Zuschauer haben sich versammelt. Der Reimgesang hat im Baskenland eine lange Tradition, ohne dass es sich deshalb um eine Folkloreveranstaltung handeln würde. Er folgt strengen Formen. Es gibt festgelegte Versmaße für Grußreim, Dialog, Einzelgesang und erinnert doch am ehesten an Slam-Poetry. Wie auf Lesebühnen messen sich die Autoren. Beim Dialoggesang gibt die Wettbewerbsleitung ein Thema vor. Die Konkurrenten improvisieren mit verteilten Rollen über Liebesbeziehungen, umstrittene Großprojekte, schlechte Jobs. Ein Thema wird an diesem Tag lauten: Du hast mit einem Arbeitskollegen am Wochenende nach der Kneipentour eine homosexuelle Affäre gehabt und begegnest ihm am Montag in der Fabrik wieder. Zebero bero ipintzen nauzu, aserre zaudela ere, aserre zaudela ere. Zwei Monate lang hat sich der Gewinner durch Vorausscheidungen singen müssen. Jetzt erhält er den Preis. Eine große, schlabrige Baskenmütze, die wie eine Pizza auf dem Kopf liegt. Die Moderatorin ruft einen 70-jährigen Mann auf die Bühne. Imanol Lascano, ein korpulenter älterer Herr mit hängenden Tränensäcken, wurde am 12. Juli 1936 geboren. Eine Woche vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs. Er hat die finstersten Jahre der Diktatur miterlebt. Der alte Champion zieht dem Jungen die Mütze über den Kopf, wendet sich den Zuschauern zu und reckt die Faust. Beide haben Tränen in den Augen. Das Publikum applaudiert stehend. An den Aufgängen der Konzerthalle hängen Transparente, die zum Widerstand gegen neoliberale Bildungsreformen oder zur Solidarität mit den ETA-Gefangenen aufrufen. Es ist nicht so, dass es beim Reimgesang in erster Linie um Politik gehen würde. Reime werden über alles gemacht, was mit dem Alltag zu tun hat. Doch es gibt eben auch keine Trennlinien. Leben, Sprache, die Erfahrungen mit Repression, Arbeit, alles geht fließend ineinander über. Ich denke, dass ich auf keiner deutschen Lesebühne, keinem europäischen Poetry Slam, so viel Energie und Aufsässigkeit gespürt habe. Vielleicht ist es das, was mich am Baskenland, trotz des Horrors, trotz der nicht enden wollenden Gewalt, so fasziniert. Dass Literatur, Sprache und der Wille zur Veränderung so eng miteinander verknüpft sind. Hier ist etwas geschehen, was man auch bei anderen Minderheitensprachen beobachten kann. Wenn eine Sprache systematisch diskriminiert und aus der Arbeitswelt und dem öffentlichen Leben herausgedrängt wird, dann artikuliert sich eine Gegenbewegung oft in der Literatur, in der Lyrik oder im Theater. eta zola esan dudan antzerkia, talementoia eta dira bizkiet indarra maten diotenak, ez? Einige Tage später, in der Redaktion der Tageszeitung Berria, des einzigen rein baskesprachigen Blattes. Gure kasoan, ez bakarrik euskara literario, bezik eta euskara teknikoa, euskara modernoa. Im Baskenland entstand in den 60er Jahren eine Sprachbewegung. Ein vereinheitlichtes, modernes Schriftbaskisch, ein technisches Baskisch, all das musste neu geschaffen werden. In diesem Zusammenhang entwickelte sich auch eine neue urbane Literatur. Man schaute, was es um einen herum gab. Man las spanische, US-amerikanische, lateinamerikanische, französische Literatur. Der Existenzialismus spielte eine große Rolle. In den letzten Jahren der Franco-Diktatur versuchte man, von einem linken Standpunkt aus, die philosophischen Fragen, die Europa damals bewegten, in moderne baskische Literatur zu übertragen. Marcello Otamendi ist Chefredakteur der Zeitung Berria. Sein Blatt ist jung, kaum ein Redakteur über 35 Jahre alt. Und die Zeitung verfolgt eine Linie, wie es sie wohl nur in diesem Konflikt geben kann. Berria ist der politischen Linken verpflichtet. Der größte Genossenschafter ist die Gewerkschaft ELA, die sozialchristliche Wurzeln hat. Und finanziert wird das Blatt unter anderem durch Subventionen der christdemokratischen Autonomieregierung. Die Entwicklung der modernen Literatur ging mit einem gesellschaftlichen Bruch einher. Der Nationalismus hier war bis dahin konservativ. Die Literatur, die die Anhänger der PNV, der baskischen Christdemokratie, machten, war religiös und romantisch geprägt. Idealisierungen des traditionellen Lebens. In den 60er und 70er Jahren schwelte ein Generationenkonflikt in der baskischen Gesellschaft. Die Jungen warfen den Alten vor, seit dem Bürgerkrieg nichts mehr getan zu haben. Sie hingegen wollten Widerstand gegen Franco leisten und brachen deshalb radikal mit der Generation vor ihnen. Politische, militärische und kulturelle Aspekte waren dabei miteinander eng verbunden. Die Jungen begannen, gewaltsam gegen die Diktatur zu kämpfen. Sie wandten sich vom religiösen Weltbild der Alten ab und schrieben eine neue, urbane Literatur gegen den Traditionalismus. Der Journalist Marcello Otamendi ist weder Ethnofanatiker noch Nationalist. Auf die Frage, was es bedeutet, Baske zu sein, zuckt er mit den Achseln. Er kann in erster Linie definieren, was er nicht sein will: Spanier. Er will einfach nicht zu diesem Land dazugehören. Denn auch bei Berria hat man Bekanntschaft mit dem spanischen Richter Garzón gemacht. Die Vorgängerzeitung Egunkaria wurde 2003 auf Anweisung dieses Ermittlungsrichters geschlossen. Es gab Verbote von baskischen Medien, bei denen es darum ging, politische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Aber bei der Schließung von Egunkaria stand etwas anderes im Vordergrund. Ich glaube, bei uns ging es darum, Angst zu verbreiten. Die konservative Regierung wollte demonstrieren, wie weit sie zu gehen bereit ist. Sie wollte vorführen, dass sie zur Verteidigung Spaniens alles tun würde. Eta erakutsiko dugu jendari benetan presto gaudela zer gauzaiteko. Tan uste dut egunkari itxezutela horretik jendari beldurra sartzeko. Ze jendak ikusi zuen egunkarien kontrako erasoa, egunkarien kontrako... Und so haben die Leute denn auch gesagt, wenn die Regierung fähig ist, eine Zeitung wie Egunkaria zu schließen, dann ist sie auch zu allem anderen fähig. Deswegen haben auch so viele Leute gegen die Schließung der Zeitung demonstriert. Sie haben zwar Angst gehabt, aber auch gemerkt, dass sich dieser Angriff gegen alle richtet. Espainiako gobernuaren mezua zela jendea beldurtu behar dugu. Tarun jendea beldurtu zen, baina berean kalera atera zen bere protesta adierazera. Marcello Otamendi wurde im Verlauf der Polizeioperation selbst 5 Tage lang der berüchtigten Kontaktsperre unterworfen. Nach seiner Freilassung berichtete er von Folterungen durch die Guardia Civil. Tatsächlich reden Menschenrechtsgruppen von systematischen Misshandlungen in spanischen Gefängnissen. Der baskische Konflikt ist ein Konflikt der Zeichensysteme, der Symbole, Codes, Sprechzeichen, Worte. Ausgetragen wird er mit allen Mitteln. Die ETA hat seit dem Ende der Diktatur 800 Menschen umgebracht. Hochrangige Militärs, Politiker, Polizisten, Gemeinderäte, Passanten. Die spanische Polizei hat währenddessen misshandelt, ja sogar Todesschwadronen wie in Lateinamerika aufgebaut. An die 80 Personen wurden von den staatlichen Geheimkommandos GAL und Batallón Vasco Español zwischen 1977 und 1989 getötet. Von konservativen und sozialdemokratischen Regierungen gleichermaßen gedeckt. Es geht um Leben und Tod und um Sprache. Ich mische mich unter die Menschenmenge, unter 1 Million Bewohner und weiß oder glaube zu wissen, dass mich niemand erkennt. Wenn ich sich küssende Pärchen sehe, spüre ich grenzenlosen Neid. Meine Füße sind zwei Straßenköter, die ziellos oder mit Ziel durch die Stadt streifen. Als es zu dämmern beginnt, fahre ich zurück. Wenn es dunkel wird, beginnen sie Leute auf der Straße umzubringen, hat man mich gewarnt. Das ist keine Übertreibung, hat ein anderer hinzugefügt. Auf dem Weg von Barranquilla zum Krankenhaus spüre ich seltsame Blicke. Unter einem Werbeschild mit dem Aufdruck United Fruit Company steht ein Wagen. Als mein Taxi an ihm vorbeikommt, setzt er sich langsam in Bewegung, fährt hinter uns her, verheimlicht gar nicht erst, dass er uns folgt. Nervös erreiche ich das Sanatorium, denke, dass ich mich vielleicht getäuscht habe, denn Leute wie ich tragen direkt neben dem Herzen immer einen kleinen spanischen Polizisten von der Größe einer Fliege bei sich. Und manchmal beginnt er mit seinen brownschen Bewegungen von hier nach da, geradeaus, eine plötzliche Kehrtwende, nach oben, nach unten, die sinnlosen, nie aussetzenden Bahnen einer Fliege. Als ich durch die Eisentür komme, sehe ich Arantxas Tochter oben im Garten mit einem großen farbigen Ball spielen. Ich erkenne sie, weil sie auf Baskisch Ball ruft, als ihr dieser Don, Don, Don den Hang hinunterhüpft. Die griechisch-römischen Statuen steigen nicht von ihren Sockeln herunter, um ihn zu stoppen. Er springt mir in die Hände. Das kleine Mädchen kommt den Hang heruntergerannt. »Du bist Mayalen«, sage ich, als ich ihr den Ball gebe. »Ja«, antwortet sie, nimmt ihn und läuft in Richtung eines grünen Wagens, der gerade durchs Tor rollt. Sie steigt hinten ein. Durch die verspiegelten Fenster der Rückbank kann man nicht hineinblicken, aber am Steuer sitzt der Kommandant, der Offizier mit dem pechschwarzen Schnurrbart. Joseba Sernandia, der verschollene Autor, war nicht der Erste, der den kulturellen Bruch forcierte. Und auch nicht der Einzige, der sich als Schriftsteller und Aktivist verstand. Aber er wurde zum Symbol. Als ich Mitte der 80er Jahre das erste Mal ins Baskenland kam, beherrschte Punk die Musikszene. Auf den Volksfesten wurden fast immer auch die Songs von Cortato gespielt, einer Band des sogenannten Rock Radical Vasco. Sari Sari Sari war ein Lied für Joseba Sernandia, der kurze Zeit zuvor aus dem Gefängnis geflohen war. Von der ETA erfährt man außerhalb des Baskenlandes nur im Zusammenhang mit Attentaten. Man weiß um die erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber Fremdem und eigenem Leben. Doch die Biografien von Sernandia und vielen anderen verweisen darauf, dass auch diese Geschichte eine andere Seite hat. Sernandia ist ein sozialistischer Anarchist, ein Anhänger der Gebrüder Marx, Groucho und Karl, ein Verfechter der Unabhängigkeit, der die baskische Nationalfahne in seinen Texten als Lappen bezeichnet. Ich habe in den 80er Jahren auch deshalb angefangen, Baskisch zu lernen, weil ich die Bücher Sernandias lesen diese andere Seite verstehen wollte. San Sebastian, das auf Baskisch Donosti heißt, ist ein Dienstleistungszentrum. Teure Einkaufspassagen, Touristencafés. San Sebastian ist, von ein paar Altstadtgassen einmal abgesehen, eine ganz normale spanische, europäische Stadt. Ich treffe Eda Rodriguez, Schriftstellerin, Jahrgang 77, Vertreterin einer Autorengeneration, die nach dem Ende der Diktatur geboren wurde. Wir gehen durch den Regen. Mir ist kalt. Ich frage, wie sich das Schreiben verändert hat. Ob Literatur, Sprache und Politik früher nicht enger miteinander verwoben waren. Eda Rodriguez nimmt mich unter ihren Schirm. Ich glaube, das muss man im Zusammenhang sehen. Die Gesellschaft heute ist regelrecht demobilisiert. Es passiert viel weniger auf der Straße als früher. Die Leute leben isolierter. Das spürt man natürlich auch in der Literatur. Selbst bei Autoren wie Sarrión Andía, der immer noch ein kämpferischer Schriftsteller ist. In seinen frühen Texten hieß es immer wieder, wir wollen das und das, lasst uns kämpfen. Seine späteren Texte sind viel intimer, individualistischer. Gegen Ende der Franco-Diktatur herrschte im spanischen Staat Aufbruchstimmung. Alles schien möglich. Eine andere Welt, eine andere Literatur. Heute ist die Euphorie verflogen. Und mehr noch als Ernüchterung hat sich bei vielen Frustration breit gemacht. Dabei ist das Baskenland immer noch der Winkel Europas mit den vielfältigsten sozialen Bewegungen. Und die Sprache ein offenes, kaum eingegrenztes Feld. Der Wille, eine Sprache neu zu erschaffen, ist unter uns jüngeren Autoren nicht mehr so stark wie früher. Und trotzdem haben wir immer noch viele Möglichkeiten. Es gibt im Baskischen keine dem Deutschen oder Französischen vergleichbare literarische Tradition. Wir haben nicht hunderte von Standardwerken. Im Baskischen ist vieles noch nicht geschrieben worden. Der Wille, etwas Neues zu machen, war in den 70er Jahren ausgeprägter. Der Sprachkonflikt war ja auch viel zugespitzter. Das Baskische war verboten, die Leute mussten sich aktiv widersetzen und alles neu erfinden. Für uns ist das anders, wir haben schon in der Schule Baskisch gelernt. Für uns ist das keine Kampfsprache mehr. Wir betreten eine Kneipe. Natürlich sei es immer noch eine bewusste Entscheidung, auf Baskisch zu schreiben, sagt Eda Rodriguez. Aber deswegen, erklärt sie, müsse es noch lange nicht immer eine politische Entscheidung sein. Das Baskische habe zwar nur 500.000 potenzielle Leser, aber für einen Autor aus der Region sei es trotzdem leichter, auf Baskisch ein Publikum zu finden, als auf Spanisch. Wir reden über die Gruppe POT, die kleine Zeitschrift, die baskischsprachige Literatur so nachhaltig prägen sollte. Über Joseba Sernandia, den Musiker Rupa Ordorica, den Schriftsteller Bernardo Atxaga, von dem zahlreiche Bücher auch ins Deutsche übersetzt sind. Eda Rodriguez äußert so etwas wie distanzierte Bewunderung gegenüber den älteren Kollegen. Anerkennung, aber auch Kritik an konventioneller werdenden Texten. Und wieder landen wir bei der Frage, was Sprache mit Veränderung zu tun hat, mit Befreiung. Warum so viele Menschen, Aktivisten in Basisgewerkschaften, Lateinamerika-Gruppen, Jugendzentren, Kraft in eine Sprache investieren, die schwer zu erlernen ist und nie mehr als höchstens 1 oder 2 Millionen Menschen erreichen wird. Und dann fällt diese Bemerkung. Von Sarrión Andía gibt es einen ziemlich bekannten und treffenden Satz. Sprache ist unsere einzige Heimat. Sprache hat eine große Bedeutung dafür, wie man die Welt sieht. Und für mich ist klar, dass wir, die wir baskisch reden, auch eine andere Welt wollen. Diejenigen, die das Baskische verteidigen, kämpfen auch für eine andere Lebensweise, eine andere Gesellschaft, ein anderes politisches, ökonomisches und soziales System. Das heißt nicht, dass wir uns einig wären, wie dieses andere System aussehen könnte. Aber wir alle wollen etwas anderes als das, was existiert. Das Engagement für das Baskische beschränkt sich nicht auf die Sprache. Es bezieht sich auf die Gesellschaft als Ganzes. Später, der Regen hat aufgehört, setze ich mich an die Bucht von San Sebastian und lese in dem Erzählband von Eda Rodriguez. Fast die gesamte baskischsprachige Literatur ist unübersetzt. Die wenigen Bücher, die es gibt, sind aus dem Spanischen übertragen. Die 3 Uhr Nachmittagssonne zog die Beziehung in die Länge. Das Licht wog die Schmerzen für einen langen Augenblick auf. Auf dem Sofa liegend, halb den Teppich hinabrutschend, genossen die beiden täglich diese verschwendeten, goldenen 15 Minuten. Die Sonne brannte ihnen im Gesicht. Mit geschlossenen Augen und sich einander umarmend, Sätze und Berührungen austauschend, ließen sie die Zeit verstreichen, bis das Licht verblasste und sie aufstanden. Der Nachmittag in den Gesichtern der beiden. In diesem Licht waren sie das glücklichste aller Paare. Sie fühlten, dass es ein klares Glück war, einzigartig und unersetzlich, heilig. Monique dachte, dass das nicht nur am Licht lag, sondern auch am von der Horizontalität auferlegten Waffenstillstand, am Machtgleichgewicht, das dieser eigen ist. Doch sie sprach nie mit Mikkel darüber, um den Moment mit der seltsamen Interpretation nicht zu verderben. Ich übersetze und frage mich, ob es so geht. In einer Sprache, in der die Literatur noch neu ist, muss man sich weniger vor Klischees in Acht nehmen. Golden ist auf Deutsch ein verbrauchtes Wort, das nach Kitsch klingt. Auf Baskisch ist es zunächst nur eine Farbe des Lichts. Den Worten sind immer Wertungen, Ordnungen, Systeme eingeschrieben. Deswegen ist Sprache auch immer ein Feld der Auseinandersetzung. Wer eine eigene Sprache oder einen eigenen Slang wählt und weiterentwickelt, setzt eine Absetzbewegung in Gang, nimmt Definitionsmacht in Anspruch. Wie zum Beispiel Afroamerikaner in den USA, die in den vergangenen Jahrhunderten immer ein eigenes, immer wieder neues Englisch gesprochen haben. Auch wenn es im Baskenland sicher keine Diskriminierung wie die von Schwarzen in den USA gibt, ist die Verwendung des Euskera doch Ausdruck einer aus Schwäche geborenen Verweigerungshaltung. Sie stellt Verbundenheit unter jenen her, die nicht Spanisch oder Französisch reden wollen. Darüber hinaus ist sie so etwas wie das Feld eines kontinuierlichen Experiments. Denn vieles ist im Baskischen, dieser ursprünglich bäuerlichen Sprache einer strukturell konservativen Gemeinschaft, noch nicht ausprobiert worden. Und so wird auch die Literatur zu einem fortdauernden Versuch. Es ist auch das, was diese Sprache, zumindest in Europa, so besonders macht. Ich möchte Joseba Sarnandia treffen, ihn über diese Themen, über Literatur, Radikalität, das Kreieren von Sprache befragen. Aber man kann ihn nicht einfach treffen, nicht interviewen. Sarnandia ist verschollen. Alle warten auf sein nächstes Buch. Niemand weiß, wo er steckt. Ich treffe dann immerhin einen alten Bekannten von ihm. José Mari Iturralde, auch er Schriftsteller, machte in den späten 70er Jahren zusammen mit Sarnandia und anderen die Literaturzeitung POT. Euskera da nazion galerazita, ezin zan debekatuta zegon dana, dana inbertzan, gure estudio guztiak, gure ikasketa guztiak... Iturralde erzählt, und wieder hört man diese Wehmütigkeit. Sie hätten eine ungeheure Kraft gespürt, eine grenzenlose Euphorie. Man habe das Gefühl gehabt, alles neu erschaffen zu können, ungeahnte Freiheit genossen. Auf meine Frage, wie sie sich damals eine eigene Literatursprache erfanden, antwortet er, dass es so nun auch wieder nicht gewesen sei. Er erwähnt Autoren, die ihnen das Terrain bereitet hatten. Zum Beispiel den Aktivisten Chilardegi, einem der führenden ETA-Mitglieder in den 60er Jahren, der sich vor allem mit dem französischen Existenzialismus auseinandersetzte. In einem Café erzählt Iturralde, wie die Gruppe POT nach einiger Zeit wieder zerfiel. Ungefähr 3 Jahre hat POT bestanden. Dann ist Sarrionandia ins Gefängnis gekommen. Ich bin von Bilbao nach Donosti gezogen. Bernardo Atxaga nach Barcelona. Rupert Ordorica hat angefangen zu singen. Die Gruppe ist zerfallen, aber wir sind in Verbindung geblieben. Atxaga, Ordorica und ich haben zusammen literarisch-musikalische Projekte gemacht. Auch mit Sarrionandia haben wir über Briefe Kontakt gehalten. In unseren Büchern gibt es immer einen kleinen Verweis auf ihn und in seinen Büchern immer einen Hinweis auf uns. Mit den anderen beiden war das nicht so einfach. Jon Juaristi hat politisch ein bisschen zu spinnen begonnen. Mein Gegenüber deutet ein Lächeln an. Jon Juaristi, damals baskischer Trotzkist, schloss sich einige Jahre später den spanischen Neokonservativen an, verfasste in den 90er Jahren Reden für die Aznar-Regierung und leitete dann für einige Monate das Instituto Cervantes, das spanische Pendant zum Goethe-Institut. Mit Manu Erzia war das eine andere Geschichte. Es gab damals noch andere Schriftstellergruppen und Manu Erzia schloss sich einer an, die dem Einheitsbaskisch gegenüber kritisch eingestellt war. Dazu muss man wissen, dass das Baskische damals vereinheitlicht worden war. Man hatte das Batua, eine Art Schrift- und Hochbaskisch, entwickelt. Ein sehr berühmter Schriftsteller, Federico Krutwig, wie Chilardegi, einer der ersten ETA-Aktivisten, war der Meinung, dass dieses Hochbaskisch auf falschen Voraussetzungen beruhe. Das Batua ist im Wesentlichen von dem Dialekt abgeleitet, der in Gipuzkoa gesprochen wird. Krutwig dagegen schlug vor, sich aufs klassische Nordbaskisch zu beziehen, wie es im französisch-baskischen Lapurdi gesprochen wurde. Außerdem glaubte Krutwig, dass eine europäische Kultursprache sich auf das Altgriechische beziehen müsse. Und so hatte Krutwig eine literarische Gruppe gegründet, die sich der Vereinheitlichung des Baskischen widersetzte. Unser Freund Manu Erzia schloss sich dieser Gruppe an und begann, Griechisch zu lernen. Die alten Freunde haben immer wieder gemeinsame Projekte realisiert, sagt mein Gegenüber, auch mit dem flüchtigen Sarrionandia. Der Musiker Rupert Ordorica vertonte Texte des Freundes, zum Beispiel das Gedicht über Einsteins Zunge. Albert Einstein auf einem Poster, dem Betrachter spöttisch die Zunge herausstreckend. Sarrionandias Texte sind wie Flaschenposten aus dem Nirgendwo. Treffen mit monatelanger Verspätung und stets unbekanntem Absender ein. Ein Autor, der mit falscher Identität irgendwo in der Welt lebt, verfasst Texte in einer Sprache, die er in seiner Umgebung nicht sprechen darf, die er seiner Umgebung verheimlichen muss. Nachdem er aus dem Gefängnis getürmt war, gelangte Sarrionandia über Frankreich und die Tschechoslowakei nach Algerien. In einem kleinen Prosaband, den er Jahre später veröffentlichte, erzählt er von der Einsamkeit unter dem afrikanischen Vollmond, die fast noch schlimmer gewesen sein muss als das Gefängnis. Danach verloren sich seine Spuren. In dem Roman Der gefrorene Mann wird die unter Sprach- und Gedächtnisverlust leidende Hauptperson auf eine Antarktisreise geschickt, eine fantastische Fahrt. Der Mann, eingekapselt in seiner eigenen Welt, erreicht das ewige Eis. Am nächsten Tag wirst du ein Donnern hören und nach draußen an die Reling laufen. Ein langer weißer Streifen wird zu sehen sein. Der Eiskontinent im Südosten weiß schimmern. Die gigantische Eiswand wird dich an das Felsmassiv von Urbasa erinnern. Und aus den Tiefen deiner Erinnerung das Bild der riesigen Felsstufe aufsteigen, die man auf dem Weg von Vitoria nach Pamplona sieht. Das Schiff wird die Küste entlang fahren und jedes Mal, wenn die Eisblöcke ins Meer stürzen, ein Kanonendonnern zu hören sein. Wie eine Warnung an denjenigen, der es wagt, dem Eis zu nahe zu kommen. Es wird Südwestwind wehen, die Sonne strahlend scheinen, das Meer friedlich daliegen. Nur zwei Farben wird es geben, die von Wasser und die von Schnee, blau und weiß. Beide Farben jedoch werden unbeschreibliche Mischungen und Töne hervorbringen. Das Sonnenlicht wird auf dem Eis atemberaubende Effekte auslösen. Manche Eisklötze werden im grünen Wasser violett aussehen, andere rötlich leuchten, als befände sich eine Lichtquelle in ihrem Inneren. Riesige Eisblöcke werden hier und dort auftauchen, die eisigen Wächter des Kontinents immer zahlreicher werden. Einige von ihnen werden wie gespensterhafte Pilger zu fernen Zielen aufbrechen. Nie werden sie verharren, selbst bei ruhiger See hin und her treiben. Je nach Wind und Strömung ganz plötzlich ihre Geschwindigkeit ändern. Die Suche nach der Erinnerung führt ins Eis. Während meiner Recherchen erreicht schließlich auch mich Flaschenpost. Ein unromantischer Datenträger, ein Brief aus dem Nirgendwo. Der Autor, der mir wohl auch deswegen schreibt, weil er weiß, dass ich eines seiner Bücher übersetze, teilt mir mit, dass er keine Interviews geben möchte. Er habe nichts Besonderes zu sagen. Außerdem sei seine letzte Erfahrung in dieser Hinsicht nicht sehr erfreulich gewesen. In den 80er Jahren besuchte Hans Magnus Enzensberger den Flaschenpostautor in einem spanischen Gefängnis. Der Verfasser der Flaschenpost habe den deutschen Schriftsteller kennenlernen wollen, der das Buch »Der kurze Sommer der Anarchie« geschrieben hatte. Doch Enzensberger habe, so steht es in der Flaschenpost, unabgesprochen den Korrespondenten der Madrider Tageszeitung El País zum Haftbesuch mitgebracht. Man habe vereinbart, dass es bei einem persönlichen Gespräch bleibe. Aber dann sei in El País doch eine Reportage erschienen. Er habe sich, schreibt der Flaschenpostautor, sehr geärgert über den bekannten deutschen Kollegen. Doch wenn ich bereit sei, den Journalisten zu Hause zu lassen, den Autor in mir, könne man sich verabreden. Die Reise sei lang und beschwerlich, heißt es in der Flaschenpost. Auch könne er nicht versprechen, ob alles klappen werde. Und die Fahrt, ich ahnte es vielleicht, führe tief hinein in die Kälte, ins Eis. Das Schiff wird langsam fahren, um den Eisbergen ausweichen zu können. Wenn aus einem Eisberg ein großes Stück herausbricht, kann sich das Gravitationszentrum ändern und der Eisberg kippen, wird Axel erklären. Während des sich ewig hinziehenden Abends werden sich Nebelbänke bilden, die das Meer und die flachen Inseln verhüllen, nur noch die Berggipfel herausragen lassen. Doch bald schon wird der Dunst sich auflösen und den Blick auf den Horizont freigeben. Es wird unfassbar schön sein. Häuser aus Zucker, wird Edna sagen. Sie werden den Herrenhäusern des Deep South ähneln. Große, aristokratische Villen, manche prunkvoller, andere bescheidener, aber alle eiskalt. Selbst wenn die Blöcke zuckersüß wären, könnte man die Schroffheit und Kälte des Ortes nicht ignorieren. Ich verlasse Europa, durchquere Zeit und Raum, Erinnerung und Imagination, Vergangenheit und Zukunft und treffe in einem Land ein, das es gibt, das es nicht gibt, das es nicht gibt. Als ich aus dem Flughafengebäude trete, schwappt mir eine Hitzewand entgegen. Regnet es kühl, rieselt feiner Schnee vom Himmel. Eiskristalle, stehender Orkanwind, pralle Sonne brennen auf der Haut. Ich schultere den Rucksack, Koffer oder Beutel. Ein asiatischer Schwarzer, ganz weiß im Gesicht, lotst mich zu seinem roten, gelben, blauen Taxi und fährt mich zum Bahnhof. Ich reise mit Zug, Bus, Seilbahn, Fähre und erreiche schließlich, die Dauer der Reise lässt sich nicht genau bestimmen, muss unbestimmt bleiben, das Ende der Welt. Vor mir liegt ein Gletscher, der zu schmelzen scheint. Hier, ganz nah am Eis, weit entfernt von jeder Kälte, nehme ich ein Hotelzimmer und packe meine Sachen aus. Ich weiß nicht, wie lange ich warten muss. In der Flaschenpost hieß es, dass er mich abholen werde. Er kenne die Pension. Er werde vorbeischauen. Ich bin im Niemandsland angekommen, an einem Ort der Undefiniertheit, in dem sich Gegenstände gleichzeitig in allen erdenkbaren Zuständen befinden. Ich denke, dass dies das Land ohne Gewissheiten ist. Ein Land, in dem es sich trefflich leben ließe, ließe man uns. Unsere einzige Heimat ist die Sprache, erinnere ich mich an den Satz des Flaschenpostautors. Eine Heimat, die ständig in Bewegung ist. Ich stelle mich auf den Balkon. Es kann auch ein angrenzendes Flachdach sein. Und blicke auf die Straße hinunter. Das letzte bekannte Foto Sarnandias stammt aus dem Jahr 1985. Er trägt einen Vollbart darauf und lächelt schelmisch. Prüfend betrachte ich die Passanten und frage mich, ob einer von ihnen jener Autor sein könnte, der seit 22 Jahren gesucht wird. Alle warten auf sein nächstes Buch. Keiner weiß, wo er steckt. Gegenüber der Pension spiegelt sich Gletschereis unwirklich im Wasser. Ein schwerer weißer Block scheint am Rande des Himmels zu schweben, gedoppelt an der Horizontlinie. Ich kralle meine Finger am Geländer fest und drücke den Körper nach hinten.